old Jonathan here. I don't know where he's going. Die Feuer in der Ukraine breiten sich immer weiter aus. Was als regional begrenzter Waldbrand begann, droht allmählich außer Kontrolle zu geraten. Experten machen das neue Wetterphänomen Scirocco dafür verantwortlich. Um 20 Uhr hier bei uns. Und jetzt geht's weiter mit... Das Leben geht weiter. Heute bei Das Leben geht weiter. Sie haben Post erhalten. War bei Ihnen auch der Strom weg? Ja, offenbar Post im ganzen Viertel. Mit dem Wasser stimmt auch irgendwas nicht. Manchmal Post. Ist gar kein richtiger Druck auf den Leitungen. Entschuldigung, ich habe deinen Anruf. Hey, Hubi, was läuft? Hey, Newman, was war denn das? Ach, nur meine Nachbarin. Bleibt's bei 8:30 heute Abend? Ja, geht klar. Oder nee, warte, lass mal 9:30 sagen, da ist die Sonne schon weg. Oh nein. Was denn? Oh fuck, meine Klimaanlage geht wieder nicht an. Ich hoffe, die ist jetzt nicht endgültig tot. Schon spät an. Oh. Puh, Gott sei Dank. Drei Kreuze. Ey, warte mal kurz, ich hab Post. Eh bloß Spam. Nein, nein, keine Message, das war's im Briefkasten. Echt jetzt? Was Haptisches. Alter, sieht aus wie eine Karte. Ja, das ist eine echte Postkarte im Kleinformat mit allem. Echt, dass es das noch gibt? Fahrscheincode für die Heavenline. Scheiße. Was? Was ist los? Wir freuen uns, Sie kennenlernen zu dürfen. Oh, ey, Hubi, ich ruf dich zurück, okay? Okay, aber... Ja! Ja! Heavenline von Bodo Traber. Musik André Abshagen. 7. März 2000. 10.47 Uhr, 36 Grad im Schatten. Ja, die 35 Grad Marke ist schon um 9 Uhr gepurzelt und es wird noch heißer werden heute, Mindy. Der Scirocco, wie der heiße Ostwind inzwischen genannt wird, hat weiter zugenommen. Der Temperaturrekord für März könnte diese Woche endgültig geknackt werden. Ist doch der Wahnsinn, oder? Ich nehme morgens immer Badesachen mit, wenn ich in die Uni fahre. Ja, endlich nicht mehr Eiskratzen. Geil, Mann! Es ist März! Das ist einfach geil! Nie wieder Eiskratzen! Ja, Mike! Endlich muss man um diese Jahreszeit nicht mehr in ferne Länder reisen, um es warm zu haben. Dazu in unserer Sendung ein Interview mit der alternativen Klimaforscherin Mene... Wie heißt die Gute? Mene Thekel. Außerdem, das Katzensterben geht weiter. Die Behörden warnen vor einer unbekannten Epidemie. Also lieber auf Abstand bleiben zu unseren flauschigen Freunden. Kommt gut durch den Tag. Wir halten euch stündlich auf dem Laufenden. Nächster Halt, Neuer Hauptbahn. Fahrgäste nach Heaven steigen bitte in die Schiene. Ja, danke. Au! Oh, sorry. Darf ich mal vorbei? Ich muss hier raus. Ich muss hier auch umsteigen. Ich fahre auch nach Heaven. Ach was, ich auch. Heidi, wo bleibt unser Bier? Kommt ja schon. Ich musste erst ein neues Fass anschließen. Aber wundert euch nicht, die Kühlanlage schafft es nicht mehr richtig. Ist schon okay. Danke, Heidi. Also, auf dich, Newman. Gratuliere. Eigentlich müssten wir mit Shampoos anstoßen. Klingt, als hättet ihr was zu feiern. Hast du es noch nicht gehört? Er verlässt uns. Ich habe eine Einladung nach Heaven. Die Filmstadt? Ja. Echt? Ist ja super. Und was machst du da? Scheint, die wollen mich haben. Als Drehbuchautor für Das Leben geht weiter. Hammer! Meine Eltern sehen das jeden Tag. Das Leben geht weiter, mal traurig, mal heiter. Ich habe gehört, ein paar von den Darstellern sind Roboter. Hä? Quatsch, oder? Warum werden sie dann nicht älter? Weiß ich nicht, aber... Aber das ist doch wirklich Blödsinn, oder? Ja, das wird eh bloß per Zufallsgenerator entschieden, wen die nehmen und wen nicht. Aha. Ja. Wir haben uns beide beworben, Hubi und ich, Arbeitsproben hingeschickt. Von einem Computer. Aber ihn haben sie nicht genommen. verstehe. Da gibt es ein geheimes System. Nash-Gleichgewicht. Die fischen irgendwen ab. Das kannst du überall im Internet nachlesen. Das klingt aber sehr nach Verschwörungstheorie, Hubi. Oh, die nehmen nicht die Besten, die nehmen irgendwen. Zufallsgenerator. Glaubst du das wirklich? Lass ihn doch. Oh Mann, Leute, ich habe das noch gar nicht richtig verdaut. Jetzt verändert sich mein ganzes Leben. Wer nach Heaven fährt, kommt nicht zurück. Ich bin so aufgeregt. Es sind bestimmt 50 Schauspielerinnen bei der Audition. Und alle wollen diese eine Rolle. Und du kriegst sie. Ich weiß. Du glaubst das wirklich. Klar. Danke. Hey, so umwerfend, wie du aussiehst. Müsste man bald die Türme sehen können, oder? Das dauert noch eine Weile. Das sind über 100 Kilometer bis in die City. Warum hat man es so weit draußen gebaut? Heaven war zuerst nur ein großer Studiokomplex auf einer grünen Wiese. Nee. Ja, aber als dann Terra Nova immer weiter expandierte, da war es für die Angestellten bald zu umständlich, jeden Tag hin und her zu pendeln. Ja. Und so ist dann die Stadt entstanden. Die Stadt der Träume. Ja. Man, 150 Fernsehprogramme werden hier produziert und ausgestrahlt. Und inzwischen leben und arbeiten da, glaube ich, über 30.000 Menschen. Und du bist jetzt einer davon. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich fühle. Befreit? Ja, vielleicht. So als hätte ich alles abgeworfen. Als hätte ich alles hinter mir gelassen, was mich bisher am Boden zurückgehalten hat. Aber woher weißt du das? Ich weiß nicht, ich spüre das. Wer nach Heaven kommt, naja, der hat es geschafft. Also ich möchte den Wetterpark sehen. Es heißt, da kann man richtigen Regen erleben und richtigen Schnee. Und es soll einen riesigen künstlichen See geben und ein Zoo. Ja. Das ist er. Da. Da, guck mal, das muss er doch sein. Was denn? Der Executive Tower. Da hinten am Horizont neben dem Hügel. Das sieht ja aus wie eine riesige Rakete. Und, also ganz da oben, ja, oben in der Spitze, da residiert das Board. Frank Hollmann und Lina Romain, die Chefs von Terra Nova. Nächster Halt, Heaven Wetterschleuse. Next Stop, hey. Heaven Weatherlock. Wie heißt du eigentlich? Achso, stimmt ja. Hi, ich bin Ara. Und hallo, du? Ara. Ich bin Newman. Hi, Newman. Das Leben geht weiter, Produktionsleitung? Nein, die ist in einem Meeting. Nein, heute bestimmt nicht mehr. Ja? Wenn die Änderungen immer erst auf den letzten Drücker kommen. Das ist der Code für dein Apartment. Drüben fährt die Expressbahn zu dem Perimeter, wo du wohnst. Die App zeigt dir den genauen Weg. Okay. Morgen früh um 9 hast du eine Schnuppersitzung im Writers Room. Und nächste Woche fängst du offiziell an. Bis Ende der Woche. Gut. Wie sollen wir das machen? Ja, cool, danke. Sebastian, du bist Helpleiter. Oder sollst du lieber jemand anders machen? Nein, schon gut. Also, ich verlasse mich auf dich. Tut mir leid, hat ein paar Minuten länger gedauert. Kein Problem. Du bist Newman? Mhm. Ich bin Dina, die Producerin. Komm rein. Möchtest du Kaffee? Dina? Ja, gerne. Das Screening. Um 14 Uhr. Ach ja, ich muss weg. Komm einfach ein Stück mit, ja? Nimm deine Sachen mit, wir nehmen ein E-Buggy. Hier ist ja ein Verkehr. Wird rund um die Uhr gearbeitet. Na los, wir haben 3 Minuten. Erzähl mir was über dich. Also ich bin Newman Hell, ich bin 26, ich war an der Hochschule für Medien und Journalismus. Das weiß ich alles, Newman. Ich kenne deinen Lebenslauf, ich kenne deine Arbeitsproben. Ich habe mich dafür ausgesprochen, dich zu engagieren. Erzähl mir was, das ich nicht weiß. Zum Beispiel? Was wünschst du dir? Was treibt dich an? Ich will weiterkommen. Wie weit? Das habe ich mir noch nicht überlegt. Das glaubt dir kein Mensch, mein Hübscher. Also gut, so weit wie möglich. Der Himmel ist das Limit. Klingt schon besser. So, hier schmeiß ich dich raus. Heb dich mit rein. Wir sehen uns bald. Ach ja, und willkommen in Heaven. Danke. Julia macht jetzt Abi. Ja. Sie muss sich entscheiden, was danach Benny. Werden soll. Ja, ja komm, ja, komm Benny. Komm her. Ja, komm, meine Süße. Warum denn nicht? Ein paar Establishing Shots, so. Schon ist es habe. Ganz einfach. Dann reden alle Englisch. Ja. Oder Leute, kann jemand ein bisschen Wasser für meinen Hund holen, bitte? Ja, danke euch. Ja. Da erlebst du gerade eine der Diskussionen, wie wir sie jeden Tag haben. Leute, das hier ist Newman. Er wird auch heute unser Team verstärken. Hi. Also das hier vorne, das ist Daniel, hi. Johanna geht's und Gilles. Okay, freut mich. Okay, cool. Wo sind Josef und Skade? Mir wäre ganz lieb, wenn alle pünktlich wären. Ja, also auf dem Workshop. Character Development. Richtig. Vergessen? Nein, natürlich nicht. Gut. Ja, unser Writers Room ist momentan etwas unterbesetzt, du siehst es ja. Aber jetzt haben wir ja dich. Dein Phone, Sebastian. Dein Phone klingelt. Ja, lass klingeln. Wir sind schon spät dran und wir haben jede Menge Änderungen. Okay. Was? Schon wieder? Ey, das gibt's doch nicht. Das ist nicht dein Ernst. Vielleicht oder? Sind wir nicht gut genug. Wir haben überlegt, wie es weitergeht. Die Sache mit dem Stipendium. Ja, das heben wir uns fürs Future auf. Also, ihr beide übernehmt die Änderung, bitte. Was ist? Hast du schon wieder Schmerzen? Nein, schon okay. Komm, ich hol dir eine Tablette. Nein, ich hab gesagt, es ist okay. Okay. Also... Was? Also, ich hätte vielleicht eine Idee. Ich brauche nur ein bisschen Luft. Ist das so schwer zu verstehen? Jan, ich glaube, es ist besser, wir sehen uns eine Weile nicht, okay? Hey, wir wollen einfach kein Zutritt zum Studio. Schon gar nicht, wenn das rote Licht brennt, ja? Sorry. Ist das gut so? Also, oder Dina sagt, ich darf mal zusehen, bei den Dreharbeiten. Ah, na schön. Aber nur hier über den Monitor. Ah, oder nee, komm. Komm mit in die Box, da kannst du alles durch die großen Scheiben sehen. Cool. Aber leise, okay? Ich brauch nur ein bisschen Luft. Hey, stimmt das, dass einige der Darsteller Roboter sind? Hä? Ich glaube, es ist. Da wird so erzählt. Weil sie nicht älter werden. Wir wollen einfach unterschiedliche Dinge vom Leben. Nee, das gefällt mir nicht. Du rauchst noch? Ist das eine echte? Sag's nicht weiter. Was ist, mein Hübscher? Du hast doch was. Tina, warum hast du mein letztes Buch umschreiben lassen? Von Sebastian. Du bist zu weit abgewichen. Du kriegst das schon noch mit. Ich fand die Vorgaben nicht so gut. Versuch nicht, besser zu sein als dein Chef. Es sei denn, du willst ihn absägen. Ich wollte doch nur... Newman, Schatz, hör zu. Storyline und Haltung der Figuren sind präzise ausgearbeitet. Ich weiß. Weil es genau das ist, was die Leute sehen wollen. Abweichungen machen keinen Sinn. Nicht um einen Millimeter. Aber das kann doch jeder Idiot schreiben. Warum habt ihr mich dann hier geholt? Du sollst dich einbringen. Dich und deine Kreativität, aber nicht so. Ja, wie dann? Hör zu, du bist nicht wegen deiner Arbeitsproben hier. Du bist hier wegen deines Persönlichkeitstests. Weil du gut ins Team passt und weil du den Ehrgeiz hast, weiterzukommen. Und das Zeug, die Serie voranzubringen. Das braucht der Sender. Aber... Wie kommt dir Sebastian vor? Der lässt sich nichts anmerken, aber ich glaube, der geht auf dem Zahnfleisch. Macht alles gleichzeitig und nichts richtig. Und sieht kein Land mehr. Er wollte auch besser sein als seine Chefs. Aber seine Zeit ist vorbei. Er ist am Ende. Und wenn kein Wunder mit seinen Einschaltquoten passiert, muss er gehen. Und es ist noch nicht entschieden, wer sein Nachfolger wird. Johanna ist am längsten dabei, oder? Johanna ist tüchtig, aber für den Job braucht es mehr. Und ich glaube, du hast es. Du meinst... Ich meine nur. Mach keinen Fehler. Und jetzt raus aus meinem Bett. Geh nach Hause. Ich brauche noch 2-3 Stunden Schlaf. Ich habe gehört, Sie haben Schwierigkeiten, sich einzufügen, Newman. Es ist die Art, wie hier gearbeitet wird. Sie können Terra Nova jederzeit wieder verlassen, wenn es Ihnen hier nicht gefällt. Nein, es gefällt mir. Doc, es gefällt mir wirklich. Hm. Nennen Sie mich einfach Hetzen. Das tun alle hier. Der Coach ist Psychologe, Mutterbrust und Beichtvater in einer Person. Und Sie waren schon überall? Ach, Sie meinen wegen der Diplome da. Universitäten sind überall gleich. Aber in Heaven zu arbeiten, ist etwas Besonderes. Wir alle hier sind etwas Besonderes. Wir gehören nicht mehr zu denen da draußen. Wir sind allein. Wir sind allein. Allein? Und doch nicht allein. Wir haben uns. Also, wollen Sie bei uns bleiben? Natürlich. Wer einmal nach Heaven gekommen ist, möchte nicht mehr zurück. Zurück in die Stadt. In den Dreck. Die Hitze. Die Armut. In die Welt der Verlierer. Sie wollen doch kein Verlierer sein, oder? Nein. Nein. Sie wären nicht hier, wenn Sie einer wären. Sie haben nur ein paar Anpassungsprobleme. Sie müssen Acht geben, dass Ihr Unbewusstes Ihnen keinen Streich spielt. Das Unbewusste kann einen manchmal sabotieren. Ich bin nicht sicher, wie ich das anstellen soll. Sie versuchen, anders zu sein als die anderen Ihres Teams. Sie glauben, anders zu sein als Sie bedeutet, besser zu sein als Sie. Aber das tut es nicht. Aber ich bin besser. Ich bin der Beste. Wenn Sie zu gut für Ihre Aufgaben sind, Newman, sind Sie Ihren Aufgaben nicht gewachsen. Sie sabotieren sich selbst, wenn Sie auf Ihre Arbeit herabsehen. Talent kann auch hinderlich sein. Es kann Sie auch wieder hier hinaus katapultieren. Okay, ich verstehe. Sie wollen doch dazu gehören. zu uns? Ich denke schon. Wir sind jetzt Ihre Familie. Gewöhnen Sie sich ein. Streifen Sie das Alte ab. Streifen Sie es ab wie Ballast. Es behindert Sie nur. Ein neues Leben steht Ihnen bevor. Ihr Limit ist der Himmel, nicht wahr? Das haben Sie doch selbst gesagt. Das Limit ist der Himmel. Aber dafür muss man alles geben und darf sich nicht belasten. Seien wir ehrlich, wir alle hier, wir sind eine Elitegruppe, die ihre eigenen Spielregeln, ihre eigenen Wertmaßstäbe und ihre eigenen Korrektive hat. Werfen Sie das Alte über Bord. Die Löscheinheiten von Feuerwehr und Militär, die sich den Flammen entgegenstellen, kämpfen einen verzweifelten Kampf. Mit Sprengungen und Notrodungen versucht man inzwischen, Schneisen in die Wälder zu schlagen. Aber die Aussichten auf Erfolg sind gering. Und der sogenannte Scirocco, der heiße Fallwind aus den sibirischen Ebenen, nimmt täglich zu. Ja, Mindy, Sie sind leider keine Aussicht auf Regen, die dunklen Wolken dort am Osthorizont, sondern Rauchschwaden, die man noch auf 1000 Kilometer Entfernung sehen kann. Da muss man aufpassen, dass man sich keine Rauchvergiftung holt, wenn man auf den Balkon geht. Bei uns geht es nach der Pause so weiter. Wieder Angriff auf offener Straße. Was in den Banlieues schon traurige Routine ist, trifft nun auch zunehmend die sozialen Randbezirke unserer Großstädte. Gruppen maskierter und extrem aggressiver Angreifer schlagen Passanten krankenhausreif und zünden Obdachlose an. Wer hat ihm denn die Frisur verpasst? Das geht ja gar nicht. Was hat er da am Mund? Einen halben Schnurrbart? Nein, das ist ein Lippentattoo. Das haben doch jetzt viele. Ja, aber Leute, das sind immer noch die News. Ja, abends haben wir doch einen Thai-Guy. Du bist nicht mehr ganz up to date. Anscheinend nicht. Okay, wir sehen uns nach dem Lunch. Hey, du bist Newman, richtig? Ja. Freut mich, ich bin Rex. Hi. Als Serienautor kommt man selten hier rauf, hä? Ja, die Aussicht ist der Wahnsinn. Man sieht ja sogar den See. Ja, man kann auch mein Boot sehen, siehst du? Da hinten. Rex, wir haben das okay für die Schalte. 17 Uhr live zur ISS, das ist entfernt aus dem Weltraum. Ah, super. Ich will Teaser. Alle halbe Stunde. Lasst euch Bilder geben oder nehmt was aus dem Archiv. Brennende Wälder gibt's da genug. Ach, apropos, Dina sagt, ihr habt Samstag noch nichts vor. Ich wusste nicht, dass... Dina hat keine Geheimnisse vor mir. Was Sie hier sehen, sind die sibirische Tundra und das chinesische Hochland, wo die Feuer ebenso wüten wie westlich des Urals. Wie viele Quadratkilometer Wald und Agrarfläche inzwischen bereits zerstört wurden, das lässt sich nicht einmal ansatzweise schätzen. Gibt es schon neue Theorien über die Ursachen des Scirocco, Doktor? Denn da können wir hier an Bord der ISS nur genauso spekulieren wie die Kollegen auf der Erde. Wir sammeln Daten, gebergt aus. Wird der Wind noch heißer werden? Aufgrund unserer Untersuchungsergebnisse durchaus möglich. Hast du den Tisch reserviert? Er sagt, du hast keine Geheimnisse vor ihm, dieser Rex. Und? Naja, das war mir peinlich. Er ist ein guter Freund und eine Macht im Sender. Auf seine Yacht eingeladen zu werden, ist eine Ehre. Das heißt, man gehört dazu. Wo dazu? Zu denen, die wichtig sind, mein Schatz. Und denen, die es werden wollen. Sorry. Schön, dass du es noch geschafft hast. Können wir ja endlich ablegen. Ist es nicht schon zu spät? Es wird ja bald dunkel. Ach, Unsinn. Ich bin gern nachts hier draußen. Dann hat man den ganzen See für sich allein. Und der Sternenhimmel, Rex. Das könnte niemand so programmieren. Ihr kennt euch noch nicht, oder? Nee. Newman, Sora. Hallo. Hi. Dailies und Fiction. Doku und Feature. Dina, Schatz, sei so lieb und mach ein paar Martinis für uns alle, ja? Du weißt, wo alles steht. Natürlich, Rex, sofort. Sora, Sora, du siehst wieder umwerfend aus. Ein neues Outfit, hä? Sexy. Danke. Wir bereiten ein neues Format vor. 12 Folgen. Doku, Interviews, versteckte Kamera. Ich wollte ein Feeling dafür bekommen. Was heißt Plünderung? Ein neues Format über Leder. Nein, über Fetischsex. Dominanz. Okay, Teaser, aber nur mit unglaublich viele Klicks. Komm mit irgendeiner von der Regierung raus. Frauen interessieren sich für das Thema. Es dann ist top. Wir machen eine Konferenz um, sagen wir, 23 Uhr. Bis dann. Sag mal, bei den News hat man echt viel Ruhe, was? Ach, Rex. Auch das. Das Adrenalin ist für ihn wie Sauerstoff. Bring's denn fertig? Kommt ihr runter oder soll ich sie raufbringen? Na, bring sie rauf, aber hopp. Du bist doch sonst immer so fix. Der Sender hat beschlossen, dass ihrer neuen Gagenforderung nicht mehr zugestimmt wird. Sie ist draußen. Das hat sie nun davon. Aber Dina, der Block ist fertig und dein ganzer Handlungsstrang dreht sich nur um sie. Sebastian, meinst du, das weiß ich nicht? Also, schreibt es um, aber schnell. Montag beginnen die Dreharbeiten. Ja, kein schönes Bild, wenn ausgerechnet zum großen Jubiläum alles in Chaos versinkt. Die Party ist in 2 Wochen. Sebastian? Ja, was denn noch? Da ist jemand von der Heaven-Polizei. Sie sagt, dein Hund ist überfahren worden. Benny? Aber die war doch gerade noch hier. Benny! Benny, Süße, wo bist du? Hä? Komm her! Benny! Hey, Benny, komm jetzt! Kleine, wo bist du? Benny! Sebastian! Benny! Wo bist du? Benny, komm her jetzt! Aber ich kann doch nicht behaupten, ich hätte Berufserfahrung, wenn das... Hey! Willst du Journalistin werden oder nicht? Die Beste? Die Beste. Die Bekannteste. Und dieses Praktikum ist der Schlüssel zu allem. Du lernst alle wichtigen Leute kennen. Wir hübschen deinen Lebenslauf nur ein bisschen auf, okay? Und bei dem Treffen morgen trumpfst du voll auf. Aber was ist mit Renata? Mir schmeckt das gar nicht, dass wir Konkurrentin sind. Sie ist meine beste Freundin. Meinst du, sie denkt genauso? Oh, der Redakteur. Er hat das Treffen morgen abgesagt. Und bei dir? Der Freund, den ich auf Renata angesetzt habe. Er schreibt, sie hat gerade das Date mit ihm heute Abend abgesagt. Glaubst du, sie und der Redakteur? Kein Zweifel. Aber die Bitch tricksen wir aus. Schon mal was von dominanter Strategie gehört? Na, kein Ding, ich erklär's dir. Schafft es Julia, das Praktikum doch noch zu bekommen? Morgen bei Das Leben geht weiter. Hey, ich bin Julia. Newman. Ah. Wow, ist mir echt eine Ehre. Du heißt wirklich genauso wie die Figur, die du spielst? Ich bin Julia. Aber du bist kein Roboter. Nein, ich bin eine Klonin. Meine Vorgängerin hat sich mit 28 zur Ruhe gesetzt. Oh, natürlich darf sie niemand mehr sehen in der Öffentlichkeit. Wir wohnen alle da hinten, am Rand von Heaven, in der Bungalow-Siedlung. Das heißt, es gibt noch mehr wie dich? Wir haben ein schlechtes Immunsystem. Wir dürfen nur selten raus. Umso schöner, jemand Neuen kennenzulernen. Ja, ganz meinerseits. Julia, kommst du? Ich muss weitermachen. Nächste Szene. Besuch mich doch mal! Oh, Mann. Wenn die Wale wüssten, was wir hier machen. Ich gratuliere, Johanna. Ist doch nur kommissarisch, bis Sebastian wieder da ist. Ich bin nun mal seine Stellvertreterin. Wie lange ist er krankgeschrieben? Ist noch nicht raus. Sie haben ihn notoperiert. Der hat jetzt andauernd eine OP. Die Serie kostet ihn ein Organ nach dem anderen. Ja, Dina sagt, er ist fertig. Das hat Dina zu dir gesagt. Sag mal, hast du da privaten Kontakt? Nein. Hab ich nur so gehört. Hey, pass bloß auf, Newman. Die frisst dich zum Frühstück und spuckt dich dann wieder aus. Was machst du am Wochenende? Ich denke, wir sind mit Arbeit eingedeckt. Jemand hat Renata gesteckt, dass sie rausgeschrieben werden soll und sie hat ihre Gagenforderung zurückgezogen. Ah, jemand hat es ihr gesteckt. Das war's nicht zufällig du. Johanna. Kein Kommentar. Und das Future-Wochenende wird verschoben, bis sie entschieden haben, was sie mit ihr machen wollen. Also ich habe gehört, die wird auf jeden Fall rausgeschmissen. Und eine der Nebenrollen zur neuen Hauptrolle aufgebaut. Eine der Bit-Playerinnen kommt sehr gut an. Sie heißt Ara. Ich weiß, sie spielt die Jule. Ah ja, das ist ja deine Figur. Ja. Gute Figur. Also, Weekend? Klar, gerne. Hast du den Wetterpark schon mal besucht, seit du hier bist? Kindskopf. Da hinten schneit es. Ja, ich weiß. Irre. Und draußen sind über 40 Grad. Warst du schon im Zoo? Hier gibt es eine Voliere mit echten Vögeln. Klingt schön. Newman? Hä? Willst du meinen Job? Dann sag's besser gleich. Ich habe keine Lust auf diesen Krieg. Also, was haben wir? Schon wieder Strom- und Wasserausfälle? Ein ganzer Teil von Alt-Berlin, Rex. Hier, die Krankenhäuser sind alle auf Notstrom gegangen. Ist doch ein guter Aufmacher. Wir haben alles im Griff. Und eine Scirocco-Windhose in Aserbaidschan. Ja, wo auch immer das ist. Irre Bilder. Wie ein Feuertornado. Hier, sieh dir das an. Oh, geil. Ja. Wir gehen nicht davon aus, dass sich solche Wetterphänomene bei uns in Europa ereignen werden. Es ist extrem unwahrscheinlich. Experten des Wetterdienstes und des Amtes der Europäischen Union für Katastrophenschutz haben dies jüngst noch einmal bestätigt. Wie ein Sprecher der Regierung weiterhin mitteilte, handelt es sich bei den sich häufenden Ausfällen der Energieversorgung in europäischen Großstädten um eine unglückliche Verkettung von Umständen. Und wenn das hier bei uns passiert? Rex? Was? Stromausfall? In Heaven? Unmöglich ist er. In Verträge mit zwei verschiedenen Staaten, dass unsere Energieversorgung gewährleistet ist. Mit Priorität. Natürlich haben wir ein eigenes Notstromsystem. Wir sind hier völlig autark. Na, hoffentlich. Sora, Schatz, du musst dir absolut keine Sorgen machen, okay? Danke, vielen Dank. Ich will euch auch nicht zu lange aufhalten, aber es war mir wichtig, heute hier oben bei euch zu sein, auf dieser wunderbaren Dachterrasse, und euch zu gratulieren, auch im Namen des Gründers von Terra Nova, Frank Hollmann, der euch ganz herzlich grüßen lässt. Newman, hey, hallo, Anna. Wie geht's dir? Das ist eine Leistung. Das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Bist du verrückt? Das ist Lina Romay, die Firmenchefin. Die ist echt gekommen. Nein, das ist doch ein Hologramm. Sie ist zugeschaltet von drüben. Von wo drüben? Vom Executive Tower da drüben. Ohne euch und das Leben geht weiter, wäre diese Firma. Ich hatte jetzt eine richtige Rolle. Das ist super, oder? Ja, ich weiß. Ich habe die Figur erfunden und vorgeschlagen. Und jetzt rate mal was. Ist nicht dein Ernst. Sie machen eine Serienrolle daraus. Woher weißt du immer, was ich sagen will? Später. Deine Chefin hat uns schon im Visier. Dina? Die mag mich gar nicht. Ara. Hey, Ara, warte doch mal. Wer war denn das? Eine Eroberung? Noch eine? Nur eine von den Darstellern. Schau mal. Der Sebastian. Er ist aus dem Krankenhaus raus. Er sieht gut aus. Er lächelt tapfer, aber sie haben ihn fast ausgeweidet. Der Ärmste. Ich habe schlechte Nachrichten für ihn. Alle lassen ihn stehen. Er wird ja total gemobbt. Es hat sich schon rumgesprochen, dass er gehen muss. Da will niemand mehr etwas mit ihm zu tun haben. Es könnte abfärben. Ihr könnt ihn doch jetzt nicht feuern. Gerade jetzt. Oh oh. Ihr gebt einen Drink nach dem anderen. Komm, ich hab genug. Ich will nach Hause. Jetzt? Ja, jetzt. Komm, tu was für dein Geld. Tut gut. Hast du die Carcord, Dina? Dina? Hey. Ara? Newman? Hey, wo bist du Newman? Denn so plötzlich? Hallo? Newman, hörst du mich? Hallo, Ara, hörst was? Hörst du mich, Newman? Was ist jetzt du musst von hier ich verstehe dich kaum, was? Du musst weg aus Heaven, es wird etwas Schreckliches Ara? Passieren. Da! Da! Ich sehe ihn! Fuck, das kommt näher. Das kommt näher, Dina. Scheiße, das kommt direkt näher. Genau. Komm weg, komm weg! Ah! Nicht hinsehen. Ist das? Ja, es ist Sebastian. Das Leben geht weiter. Was ist das? Was wird das wohl sein? Der Mietvertrag! Das wird die beste Mädels-WG der ganzen Stadt! Das wird es auf jeden Fall! Wird Jule Julias neue beste Freundin? Morgen bei Das Leben geht weiter. Ich gratuliere, Newman. Danke. Ist sicher nur vorübergehend. Mm-mm. Diesmal kommt Sebastian nicht mehr zurück. Du bist jetzt der Headwriter. Johanna, ich weiß. Das wäre eigentlich dein Posten gewesen. Dein Sessel, dein Büro, dein Es ist eben anders gekommen, kein Problem. Ich hab dir gesagt, ich habe keine Lust auf diesen Krieg. Es ist ein Spiel, Johanna. Eins, in dem irgendwie die ganze Welt mitspielt. Ich kapiere nur die Regeln noch nicht so ganz. Ein gefährliches Spiel. Glaubst du, ich ende wie Sebastian? Dass ich vom Dach springe, weil mich alle mobben? Du bestimmt nicht. Aber du kriegst nicht genug. Das ist es. Du bist erst zufrieden, wenn du Serienchef bist. Serienchef? Ist dir nie in den Sinn gekommen, was? Ach, Newman. Serienchef. Next Stop, Industriehof. Vorsicht, da hat sich jemand erbrochen. Warum fahren wir überhaupt mit dieser Bahn? In diese üble Gegend. Ich dachte, wir wollten... Wir treffen uns mit Freunden. Hier, zieh das über. Es ist hier nicht sicher nachts. Und das steckst du ein. Was? Das ist doch eine Stahlroute. Ja. Weißt du, wie man das handhabt? Ah! Ah! Los, ah! Komm schon! Junge! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ich hab das verdient! Ja, bewegt sich doch! Aber nicht mehr lange! Komm im Club, jetzt bist du einer von uns. Das habt ihr absichtlich provoziert. Die Typen haben es nicht anders verdient. Ist Abschaum. Und dir hat es doch auch Spaß gemacht, das habe ich genau gesehen. Das heißt, ihr macht das öfter? Ihr kommt maskiert hierher in diese schmuddeligen Stadtviertel, um Dampf abzulassen. Hä? Das muss mal sein. Machen viele. Oh, diese verdammte Hitze und das mitten in der Nacht. Du bist das Klima in Heaven gewöhnt, da sind 15 Grad weniger. Was machst du da? Du bist voller Blut. Das ist doch egal, das ist nicht meins. Aber alle Leute gucken her. Ja? Hey! Was gibt's da zu glotzen, hä? Willst du auch was in die Fresse? Willst du auch die Fresse? Auf Newman. Den neuen Showrunner von Das Leben geht weiter. Auf Newman. Na, wie fühlt es sich an der Spitze? Ja, danke, Sora. Rex, Dina. Das ist alles noch nicht real für mich. Frank Hollmann hat mir eine Videobotschaft geschickt. Der Boss selbst? Ja. Das macht er bestimmt nicht bei jedem. Du hast das Zeug dazu, das habe ich gleich gemerkt. Also, wir liegen 4 Kilometer weit draußen. Niemand beobachtet uns, niemand hört zu. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir ihn einweihen. Was meint ihr? Hä? Ins große Game. Ja. Was für ein Game? Alle spielen mit. Ganz Heaven. Die meisten wissen es nur nicht. Ihr meint das ernst, oder? Ja, und manche spielen eine richtig wichtige Rolle. So wie Sebastian oder Renata. Die merkt schon, dass ihr der Boden wegrutscht. Ihr Koksverbrauch hat schon gewaltig zugenommen. Ja. Der letzte Shitstorm hat sie richtig angeknackst. Haben wir schon einen Abgang für sie in Petorex? Natürlich. Ihr Freund hat einen altmodischen Nassrasierer und ein ganzes Päckchen schöne scharfe Klingen in ihrem Bad liegen lassen, als er mit ihr Schluss gemacht hat. Oh, super! Wieso weiß ich nichts davon? Ihr habt das alles geplant. Und arrangiert, dass ihr Freund sie verlässt und sie sich... Es ist so ein Kick, ihn langsam den Boden wegzuziehen. Vorher muss man ihrer Karriere natürlich ein bisschen auf die Sprünge helfen. Das ist unsere nächste Kandidatin hier. Du kennst sie. Ara? Ja, wird gerade mit großem Aufwand als neuer Shootingstar gepusht. Es gibt schon 50 verschiedene Fanseiten. Das sind natürlich alle nur Fake. Alles nur Fake. Und nächstes Wochenende bekommt sie einen Nachwuchspreis. Große Gala. Aber warum? Wir helfen nur der Natur auf die Sprünge. Wir sind sozusagen die Haie. Verstehst du? Die Haie? Die Haie gibt es seit 400 Millionen Jahren. Und sie halten den Pool sauber. Und die Haie wird es noch geben, wenn die Menschen längst ausgestorben sind. Das hat Sie beeindruckt, Newman. Sie haben das gesagt, als seien Sie selbst keine Menschen, als seien Sie Raubtiere. Wissen Sie Bescheid über das alles, Hetzen? Nun, Sie sind Stützen der Gesellschaft. Und es ist nicht alles schwarz oder weiß. Daran müssen Sie sich gewöhnen. Die ganze Welt spielt dieses Game, Newman. Ich habe das Gefühl, es bricht alles zusammen. In mir und da draußen. Okay. Schließen Sie die Augen. Entspannen Sie sich. Lassen Sie sich fallen. Ich komme mir vor wie auf einer Achterbahn. Auf der Fahrt in den Abgrund. Dann genießen Sie doch den Fahrtwind. Sora! Du kannst jetzt nicht zu ihr, Dina. Es ist ein Wunder, dass sie noch lebt. Ihr Ika ist in den Querverkehr geraten und gegen einen Betonpfeiler geraten. Komm, hey. Lass mich zu ihr! Dina! Sora! Sora! Ich wusste nicht, dass sie dir so wichtig ist. Sie ist das Wichtigste auf der Welt für mich. Ich dachte, wir drei... Du bist gar nichts. Sora! Sora! Sora! Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein, um diesen Nachwuchspreis zu überreichen. Und eines der größten Talente, einer der vielversprechendsten Entdeckungen, die wir je, weil das Leben geht weiter, haben. Eine junge Schauspielerin, der mit Sicherheit eine große Zukunft aufsteht. Filmer! Jetzt weiß ich, woher wir das Gesicht kennen. Das von Dina Romain. Es ist Julia. Sie ist Julia. Sie ist Julia, nur 20 Jahre älter. Warum bist du hier, Newman? Um dir zu gratulieren. Du siehst zauberhaft aus. Danke. Ich weiß, du meinst es ernst. Ich habe mich lange nicht gemeldet, aber ich hatte auch sehr viel zu tun. Du bist jetzt sehr mächtig. Hey, was machst du denn für ein Gesicht? Diese ganze Gala ist nur zu deinen Ehren. Wir entwickeln eine ganze Spin-Off-Serie. Nur für dich. Wird man mich dann auch klonen? So wie sie? Ara, kommst du? Eine Menge Leute wollen dir die Hand schütteln. Ja, gleich. Du bist gekommen, um mich zu warnen. Woher? Ich weiß alles, Newman. Ich weiß alles über das Game. Meine Schwester kam hierher vor 2 Jahren. Sie war zu schwach, um zu verstehen, was mit dir passiert ist. Sie haben sie in den Tod getrieben. Nachdem verschiedentliche Appelle an die Bevölkerung keine Wirkung gezeigt haben, wurde heute eine Sonderverordnung verabschiedet, nach der sogenannte Hamsterkäufe verboten und Plünderungen unter schwere Strafen gestellt werden. Ein Sprecher der Regierung betonte heute noch einmal ausdrücklich, dass die umlaufenden Gerüchte über bevorstehende Trinkwasserrationierungen in den europäischen Großstädten jeder Grundlage entbehren. Na, darauf nehme ich einen doppelten Sprudel, Mike. Du kannst es dir erlauben, Mindy. Bei deiner Figur... Ja, der Wind wird heftiger. Das muss ein elektromagnetisches Gewitter sein. Das hat meine ganze Bordelektronik lahmgelegt. Ich kann nicht mal ankern. Was? Ich verstehe dich so schlecht. Was? Hallo? Hallo? Dina! Dina, nun mach doch auf! Ich bin's, Newman. Mann, Dina, ich weiß doch, dass du da bist. Was willst du? Sie haben die Yacht gefunden. Mitten auf dem See. Es war das einzige Schiff, das bei dem Gewitter draußen war. Und offenbar ist ein Blitz eingeschlagen und... Was warst du? Rex ist tot, Dina! Sie haben ihn an Bord gefunden. Er ist tot. Das warst du. Du hast beide umgebracht. Sora und Rex. Die einzigen, die mir etwas bedeutet haben. Ja, du hast gewusst, dass du der Nächste bist. Ich? Ich wäre der Nächste gewesen? Glaubst du, so ein Würstchen wie du hätte mich hier interessiert? Schon wieder ein neues Büro? Dein Aufstieg ist ja wirklich kometenhaft. Frank Hollmann hat mich gebeten, Dinas Aufgabenbereich zu übernehmen. Was ist mit Dina? Sie verlässt ihre Wohnung nicht mehr. Und sie reagiert auch nicht auf Anrufe. Schon seit gestern nicht mehr. Kann Hetzen nicht helfen? Das ist ja das Merkwürdige. Hetzen scheint verschwunden zu sein. Niemand kann ihn erreichen. Niemand weiß, wo er ist. Johanna, wo gehst du hin? Wohin wohl? The show must go on. Wir müssen eine Daily Soap stemmen. 2 Folgen täglich. Ich bin jetzt der Boss, Johanna. Ich kann entscheiden. Wir können endlich Fernsehen machen. Gutes Fernsehen. Ich habe hier einen ganzen Ordner mit Ideen für gute Geschichten. Ich werde das dem Board vorlegen. Ich brauche dich, Johanna. Newman, wach auf. Glaubst du, das interessiert noch irgendjemanden? Bis zum Schluss hat die Regierung eine geordnete Evakuierung abgelehnt. Das Chaos auf den völlig verstopften Ausfallstraßen ist unvorstellbar. Liegen gebliebene Fahrzeuge werden einfach beiseite gekippt. Die Straße ist zum rechtsfreien Raum geworden. Es bietet sich, soweit wir wissen, in vielen deutschen Großstädten dasselbe Bild. Ein Exodus nach Westen hat eingesetzt. Die Menschen fliehen vor dem Scirocco, dessen Temperatur stetig zunimmt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir bitten die Bild- und Tonaussetzer dieser Sendung zu entschuldigen. Es handelt sich nur um eine vorübergehende Störung. Bleiben Sie dran. Es ist die Natur, die niest. Sie niest und hustet uns von der Erde. Ja, der Zenit ist überschritten, ohne dass wir es gemerkt haben. Was meinst du? Ach, das ist so ein Buch, was ich mal gelesen habe. Die Theorie besagt, dass die menschliche Zivilisation ihren Zenit überschritten hat, ohne es zu bemerken. Zu einem Zeitpunkt, als sie technisch noch rückständiger war, also scheinbar rückständiger, lange vor dem Internet. Vielleicht an einem schönen Sommertag 1975, nachmittags. Das war unser Zenit. Und seither rasen wir auf den Abgrund zu, obwohl wir glauben, dass wir uns immer noch weiterentwickeln. Ich muss jetzt ins Studio, wir haben heute Nacht Dreh. Hey, Ara. Dina ist tot. Die Heaven-Polizei hat ihre Wohnung aufgebrochen. Hat sie sich? Nein, nein. Es war offenbar ein Fehler in der Mikrowelle. Es muss grauenhaft gewesen sein, ihr ganzes Gesicht... Schon gut, beruhig dich. Sie dachte, ich hätte das getan. Sora und Rex getötet. Und du glaubst, ich war's. Du weißt immer, was ich denke. Es ist mehr Empathie als Telepathie. Ich weiß, was du fühlst. War das Freifahrtsignal für Soras Ika auf dem Motorway. Der Fehler in der Bordelektronik der Yacht und... Du hast recht, Newman. Es war Mord. Aber ich war's nicht. Irgendjemand tötet deine Haie, Newman. Ein Riesenhai. Ich habe Angst, Newman. Was ist jetzt? Was mit dem Licht? Ein Stromausfall. Ein Stromausfall in Heaven? Sie haben gesagt, das kann nie passieren. Aber das bedeutet, die Wetterkontrolle ist ebenfalls ausgefallen. Los, wir gehen auf die Straße. Es ist so dunkel überall. Und totenstill. Ja, die meisten Türen gehen nur elektrisch auf. Ich denke, es gibt keine Stromausfälle in Heaven. Und es gibt Notstrom. Es gab schon zahllose in den letzten Wochen. Die hat nur niemand bemerkt. Und jetzt sind auch die Notaggregate überlastet. Hetzen. Sehen Sie es wirklich? Wo haben Sie gesteckt? Wie sehen Sie denn aus? Er hat sich versteckt gehalten. In einem Hauptbahntunnel. Und er hat Todesangst. Ja. Ara, nicht wahr? Ihre Gabe ist wirklich faszinierend. Sie haben sich in einem der Tunnel versteckt? Man kommt aus Heaven nicht unregistriert heraus. Jetzt ist die einzige Chance. Solange der Stromausfall anhält, ist das ganze System tot. Wir können versuchen, durch die Tunnel zu entkommen. Es sind nur ein paar Kilometer, bis die Gleise ins Freie führen und über die Erde verlaufen. Ich würde Ihnen dringend raten, sich mir anzuschließen. Okay, ich will jetzt endlich wissen, was hier gespielt wird. Entschuldigen Sie, aber Ihre Wortwahl hat mich amüsiert. Wer hat die anderen umgebracht? Sie? Er war es nicht. Es ist Terranova. Es ist das System. Verstehen Sie das nicht? Es ist auf permanenten Wettstreit ausgerichtet, um die Fluktuation unter den menschlichen Mitarbeitern hochzuhalten. Den menschlichen Mitarbeitern? Uns? Ein fließender, ständiger Prozess des Personalaustauschs. Um die Expansion von Terranova immer weiter voranzutreiben. Das heißt, wir werden einfach irgendwann... Ja, wir alle sind nur ein austauschbarer Teil davon. Ich habe Ihnen doch einmal gesagt, dass das System seine eigenen Korrektive hat. Und manchmal... Alle paar Jahre tauscht es sämtliche Spieler aus, die sich noch nicht gegenseitig aus dem Verkehr gezogen haben. Sie meinen gegenseitig umgebracht? Es tötet alle, die zu lange da waren? Es macht die Gewinner zu den Verlierern. Für das System eine Win-Win-Situation. Sie sind verrückt, oder? Sie sind total verrückt. Also, das ist doch ab... Sie wollen nicht mitkommen? Gut, dann werde ich mich jetzt verabschieden. Der Stromausfall, der wird nicht ewig dauern. 3 Stunden vielleicht. Ja, wenn wir Glück haben. Das System arbeitet, während wir hier reden. Es schaltet und schaltet hin und her. Ja, probiert Leitung aus. In Nanosekunden. Es schaltet quer durch ganz Europa. Ja, verstehen Sie das? Verstehen Sie das? Vielleicht durch ganz Asien. Wenn es sein muss. 12.000 Kilometer bis zu einem AKW irgendwo in Korea. Irgendwohin, woher Strom beziehen kann. Und dann? Es wird immer wärmer. Ja, die Wetterkuppel ist außer Betrieb. Was Sie da atmen, ist die Außenluft. Wir liegen mitten in der Schneise des Hitzesturms. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich glaube Ihnen kein Wort, Hetzen. Gehen Sie in den Tower. Sehen Sie nach. Es gibt Notzugänge für Wartungspersonal. Welchen Tower meint der? Executive Tower. Aber das sind doch sicher 4 Kilometer. Wir brauchen nur den Motorweg entlang zu gehen. Das alles nicht. Diese Galerien dort sind wohl fürs Wartungspersonal gedacht. Die müssen 40 Stockwerke hoch sein. Aber die Empfangsräume im Erdgeschoss, die großen Bordbüros im ersten Stock, das kann... Alles Attrappen. Studio-Deko. Ja, und das Board, die Sendeleitung, der ganze Verwaltungsstab und Lina Romain und Frank Hollmann? Sie existieren alle nicht, Ara. Aber wir haben sie gesehen, mit ihnen gesprochen. Lina, sie hat mir gratuliert, als ich dabei... Es waren Hologramme, Simulationen. Was ist das? Der Strom ist wieder da. Wir haben einen alten Bus vollgepackt. Wir fahren nach Westen. Heute Abend, wenn es kühler ist. Ich habe euch 2 Plätze freigehalten. Wir können nicht weg, Johanna. Vielen Dank und ich wünsche euch alles Gute. Der Scirocco hat jetzt 50 Grad, Newman. Wenn hier die Wetterkontrolle endgültig zusammenbricht... Die meisten Türen blockieren für uns. Für Ara und mich. Und ich bin sicher, Hetzens Tod war eine Warnung für uns. Er ist von einer Hauptbahn überrollt worden. Was hatte er auch zu Fuß in den Tunneln zu suchen? Wir können nicht weg, Johanna. Wir können nur hierbleiben und weiterarbeiten. Offenbar sind wir zu wichtig. Das war es doch, was du mal wolltest. Newman? Ich muss jetzt weitermachen. Ich muss die Bücher für Aras neue Serie schreiben. Magst du noch Saft? Ara? Nein. Danke. Wir müssen los. Wir müssen ins Studio. Es ist schon 7:30. Die Tür ist auch schon aufgegangen. Das IK wartet bestimmt schon. Das wird immer später hell. Sieh mal da hinten. Sind das Regenwolken? Nein, das muss Alt-Frankfurt sein. Es brennt. Von einem Ende zum anderen. Was denn? Da, auf dem Sims. Aber... Das ist doch nur ein Vogel. Wahrscheinlich aus der Voliere im Zoo. Vogel. Er hat bestimmt Durst. Gib ihm mal Wasser. Er ist so klein. So zart. Eine Kohlmeise, glaube ich. Ich habe noch nie einen Vogel gesehen. Und morgen bei Das Leben geht weiter. Wir schaffen es hier raus, Arne. Ich weiß, wir schaffen es. Es muss weitergehen. Es muss weitergehen. Der Zenit ist noch nicht erreicht. Von Bodo Traber. Mit Elias Reichert, Lou Zöllkau, Ines Marie Westernströhr, Lisa Biel, Lisa Marie Seidel, Janina Sachau, Signe Zurmühlen, Luana Bellinghausen, Henning Nören, Benjamin Höppner, Nils Kretschmer, Manuel Tschunke, Juri Senft, Andreas Gießer, Justus Meyer, Petra Feldhoff und Stefan Cordes. Technische Realisation: Matthias Fischenich und Jens-Peter Hamacher. Musik: André Abshagen. Besetzung: Stefan Cordes. Regieassistenz: Peter Simon. Regie: Bodo Traber. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.